Nashkini, nashkini bechoska, keilu shezeilu leleinu achron yachta. Nashkini, nashkini bechoska, yeshi pachat leoshes belacha, miken leobde. Küsse mich, küss mich ganz heftig, als ob diese Nacht unsere letzte Nacht wäre. Küsse mich, küss mich ganz heftig, ich habe Angst, dich zu haben und dann zu verlieren.